Hello, friends. Hallo, Freunde. Those who've learned to cling and trust in Jesus. Alle, die ihr gelernt habt, auf Jesus zu vertrauen und an ihm festzuhalten. And now Jesus says, I won't speak with you much longer. That's verse 30. Und jetzt sagt Jesus, ich werde nicht mehr lange mit euch reden, in Vers 30. For the ruler of this dark world is coming. Denn der Herrscher dieser dunklen Welt kommt. But he has no power over me. Aber er hat keine Macht über mich. For he has nothing to use against me. Denn er hat nichts, was er gegen mich verwenden könnte. Now, this is a passage that Bible translators and Bible teachers have had different understandings of that. Das ist eine Passage, die Bibelübersetzer und Bibellehrer in unterschiedlicher Weise verstehen. You know, first of all, who is the ruler of this world that everybody agrees on? It's the devil. Zuerst einmal, wer ist der Herrscher dieser Welt? Da stimmen alle überein, dass es der Teufel ist. But look, there's an interesting thing. Aber schau, hier gibt es etwas Interessantes. What did Jesus mean, he is coming? Was meint Jesus damit, wenn er sagt, er wird kommen? Well, I believe that Jesus was referring to what happened just before. Ich glaube, dass sich Jesus darauf bezieht, was gerade vorher geschehen war. It was the devil who entered the heart of Judas to betray Jesus. Der Teufel war ins Herz von Judas geraten, damit er Jesus verraten würde. Now, while the Bible calls the devil the ruler of this world, während nun die Bibel den Teufel als den Herrscher dieser Welt bezeichnet, we have to understand that he can only rule where people who have the authority to rule are giving it to him. Müssen wir verstehen, dass er nur regieren kann, wenn Menschen die Autorität zur Regentschaft haben, ihm diese überlassen. You see, the devil could not simply enter Judas' heart and make him betray Jesus. He can't do that. Siehst du, der Teufel konnte nicht einfach ins Herz von Judas hineinkommen und ihn veranlassen, Jesus zu verraten. Das kann er nicht. Because man has given authority over the earth. Denn die Autorität über die Erde wurde den Menschen gegeben. So what happened? Was war also geschehen? Judas opened his heart for love of money. We see that through the gospel. Judas hatte sein Herz für die Liebe zum Geld geöffnet. Das erkennen wir anhand der Evangelien. So the devil put it into the mind, into the hearts of people to give Judas money to do that. Der Teufel legte also in die Gedanken und Herzen von Menschen Judas Geld zu geben, damit er das machte. Now, because Judas already opened his heart for love of money, the devil could easily get in there because Judas invited him. Und nun, weil Judas bereits sein Herz für die Liebe zum Geld geöffnet hatte, konnte der Teufel leicht hineinkommen, weil ihn Judas dazu ja eingeladen hatte. So he is the ruler of this world, but he only rules through people. Er ist also der Herrscher dieser Welt, aber er regiert nur durch Menschen. Ephesians 2 is telling us this clearly too. Epheser 2 sagt uns das auch ganz deutlich. So do you know, the devil, I do not believe the devil understood the full plan of salvation. Ich glaube nicht, dass der Teufel den kompletten Erlösungsplan verstanden hatte. Because if the devil would have understood the full plan of salvation, he would have never put it into Judas' heart to betray Jesus. Wenn er nämlich den kompletten Erlösungsplan verstanden hätte, hätte er den Verrat Jesu nie in das Herz von Judas gelegt. Because the betrayal of Judas actually brought Jesus into his destiny and saved the world. Denn in der Tat hatte der Verrat an Jesus ihn in seine Bestimmung gebracht, die Welt zu erretten. So Jesus was simply declaring what's about to happen, that through Judas the rule of this world is now coming and he's trying to get to me. Jesus erklärte also einfach, was im Begriff war zu geschehen, nämlich, dass durch Judas der Herrscher dieser Welt kommen und versuchen wird, an ihn, Jesus, heranzukommen. But look what he says. Aber schau, was er sagt. But he has no power over me, for he has nothing to use against me. Aber er hat keine Macht über mich, denn er hat nichts, was er gegen mich verwenden könnte. So Jesus clearly showed that you don't have to be afraid of the devil. Jesus hatte also ganz klar gezeigt, ihr müsst vom Teufel keine Angst haben. Jesus knew who he was. Jesus wusste, wer er war. Son of the living God, walking in God's perfect order. Der Sohn des lebendigen Gottes, der in Gottes perfekter Ordnung lebte. Therefore, it doesn't matter what the ruler of this world tries to do. He has no power over me. Und dass es deshalb egal war, was der Teufel zu tun versuchte, denn er hatte keine Macht über ihn. You know, like I've said in the past, wie ich schon in der Vergangenheit gesagt habe, the devil is very clever. Der Teufel ist wirklich sehr klug. The Bible is very clear that he's been the brightest of the angels and he's very clever. Die Bibel sagt ganz klar, dass er der hellste und schönste unter den Engeln war und dazu noch sehr klug. Unfortunately, he's also very evil. Leider ist er auch sehr böse. So the evilness and the cleverness, it makes the devil dangerous. Und somit machen ihn seine Bösartigkeit und Klugheit sehr gefährlich. But dangerous only for people who are not surrendered to Christ. Aber gefährlich nur für Menschen, die Christus nicht hingegeben sind. Because Christ is the one who's brought the complete victory over everything that the devil has done. Weil es Christus war, der den vollkommenen Sieg über alles gebracht hat, was der Teufel angerichtet hat. So if you live a life surrendered to Jesus, wenn du also ein Jesus hingegebenes Leben führst, you can just be in peace as Jesus was. Kannst du einfach so wie Jesus im Frieden bleiben. You can say, the devil is coming, but he's got nothing against me. Du kannst sagen, der Teufel wird kommen, aber er hat nichts gegen mich. I'm in Christ, I'm the righteousness of God in Christ Jesus. Ich bin in Christus, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. I live in the peace that Jesus himself has given me as a gift. Ich lebe im Frieden, den mir Jesus höchstpersönlich geschenkt hat. I'm not righteous because I did so many righteous things, but because I've taken the nature of Jesus himself. Ich bin nicht gerecht, weil ich so viele gerechte Werke getan habe, sondern weil ich die Natur von Jesus übernommen habe. And I'm going to just follow Christ. Und ich werde einfach Christus folgen. But you know, because of many of us have such a wrong understanding. Aber weißt du, weil so viele von uns ein falsches Verständnis davon haben, we trust so much more in our works than in the work of Jesus on the cross. Vertrauen wir so viel mehr auf unsere eigenen Werke als auf das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. That's why so many Christians live in fear of the devil. Und deshalb leben so viele Christen in Angst vor dem Teufel. Look, the devil has no power over you because you are in Christ and he had no power over Christ. Schau, der Teufel hat absolut keine Macht über dich, weil du in Christus bist. Und er hat keine Macht über Christus. So reject his lies, reject his deceptions. Weise also diese Lüge und Täuschungen zurück. Keep your heart focused on Jesus. Halte dein Herz auf Jesus fokussiert. Trusting him and clinging to him. Vertrau auf ihn und halte an ihm fest. Don't walk in unforgiveness and anger. Wandle nicht in Unvergebenheit und Zorn. Because the Bible says these are the things that gives the devil opportunities. Denn die Bibel sagt, dass diese Dinge dem Teufel Gelegenheiten geben. So, if you remember, vergiss also niemals, the devil never has power or authority over you, dass der Teufel keine Macht oder Autorität über dich hat, but he's forever looking for opportunities. Aber dass er ständig nach Gelegenheiten Ausschau hält. So just as Jesus didn't give him opportunities, don't give him any either. Mach es einfach wie Jesus, der ihm nie Gelegenheiten gab, biete ihm also auch keine an. Remain aware who you are in Christ. Bleibe in dem Bewusstsein, wer du in Christus bist. And just live a surrendered life. Und lebe einfach ein hingegebenes Leben. Then you can smile. Dann kannst du lächeln. And say, Jesus, you've conquered it all. I trust in your victory. Und sagen, Jesus, du hast alles überwunden. Ich vertraue auf deinen Sieg. I'm now hidden with Christ in God. Ich bin nun mit Christus verborgen in Gott. And that's where I'm safe too. Und darin bin ich auch in Sicherheit. People who cling to Jesus, Menschen, die an Jesus festhalten, have no fear of the devil. Haben keine Angst vor dem Teufel. The Bible even says to us, resist him and he will run. Die Bibel sagt uns sogar, widersteht ihm und er wird fliehen. Tomorrow we will continue. Morgen geht es weiter.